Wir haben nun allerdings eine Aufrüstung vollzogen, wie die Welt sie noch nicht gesehen hat. Instead now we have armed to such an extent as the world has never before seen.